Deutschlandfunk. Hörspiel. Wahre Welt. Die Themenwoche im Deutschlandfunk. In unserer Themenwoche Wahre Welt bringen wir heute ein Hörspiel der kroatischen Autorin Ivana Sajko. Das sind nicht wir, das ist nur Glas. Ivana Sajko wurde 1975 in Zagreb geboren. Ihre Theaterstücke wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und auf internationalen Bühnen gespielt. Auch das Stück »Das sind nicht wir, das ist nur Glas« entstand ursprünglich für die Bühne. Wir erleben eine Welt nach der Finanzkrise. Es ist die Zeit nach dem Gelduntergang. Alles scheint zusammengebrochen. Die Wirtschaft liegt in Trümmern und die Werte des einstigen Lebens im Wohlstand scheinen radikal in Frage gestellt. The inevitable end. Retribution. Here is Clyde Barrow and Bonnie Parker, who died as they lived, by the gun. Das sind nicht wir, das ist nur Glas. Von Ivana Sajko. Bonnie is seen leaning against Clyde. Übersetzung aus dem Kroatischen Alida Bremer. Clyde was a master gunman. Hörspielmusik Martin Schütz. Seldom did anyone ever live when Clyde got the first shot. Hörspielbearbeitung und Regie Erik Althofer. Clyde Barrow's mania, his guns, spiked at last by the law. Ein armer Mensch ist dumm und denkt nicht an das eigene Wohl. Er ist ein Idiot, so sagt man es ihm. Und er wiederholt alles, was man ihm sagt. Und deshalb sollte man ihm danken. Da er durch seine Stumpfsinnigkeit den sozialen Frieden aufrechterhält, durch seine Redlichkeit bricht er Streiks, durch seine Depression kurbelt er die Produktion an. Er investiert mit seinen ungesunden Gewohnheiten in die Tabakindustrie, ohne dabei Rechte und Begünstigungen zu beanspruchen. Er schluckt Flüche herunter, anstatt sich satt zu essen. Er raucht, anstatt sich auszuschlafen. Er verreckt zum Wohle der Gemeinschaft, unbezahlt. Ein Idiot. Lasst uns beten für die Zukunft. Das Wissen ihrer Eltern. Alles ist im Arsch. Anders kann man es nicht ausdrücken. Es treten unausgeschlafene Eltern und ihre schlecht gelaunten Kinder auf die Szene. Sie murmeln ein Gebet vor sich hin und nähern sich dem Rand der Bühne, als wäre es der Rand eines Abgrundes. Oder das Gelände einer Brücke oder die Schienen einer U-Bahn. Als wollten sie springen. Der Text, den sie sprechen, ist nicht vernehmbar. Das Gebet ist nur eine Melodie. Alles Übrige ist nutzlos. Der Tod, in den sie gehen würden, würde ebenfalls unsichtbar und bedeutungslos bleiben. Die Tragödien sind überall. Sie sind banal und sie gehören nicht mehr zu ihnen. Darum handelt es sich. Die Zeit ist geprägt von üblen Machenschaften. Es könnte der 29. Oktober 1929 oder der 22. Januar 2008 sein. Die Wirtschaft ist zusammengestürzt wie eine Reihe Dominosteine. Mit derselben Mechanik und Geschwindigkeit. Sie konnten sie nicht retten. Sie konnten auch sich selbst nicht schützen. Es hat sie aus dem Schlaf gerissen. Sie haben es noch nicht einmal geschafft zu pinkeln. Bitte steh uns bei, damit keine Sünde werde frei. Amen. Man hat es beigebracht, dass Gott gerecht sei. Dass er alles sehe und alles wisse. Und dass er am Ende jedem das Seine zukommen lasse. Man hat uns gesagt, dass auch wir das Stückchen bekommen würden, das uns zusteht. Doch wir haben sie darauf hingewiesen, dass er uns häufig vor Aufgaben stelle, die wir nicht lösen könnten. Doch das liege daran, dass er unser physisches Durchhaltevermögen und unsere moralischen Prinzipien auf die Probe stelle. Wir müssten ihm verzeihen. Sie erklärten uns, dass die Gesetze, die auf der freien Marktwirtschaft fußen, genau dasselbe täten. Sodass das Leben nichts anderes sei als eine große Versuchung voller übler Wendungen. Und unvorhersehbarer Katastrophen. Doch zum Glück, fügten sie hinzu, sei es von kurzer Dauer. Das Paradies sei anderswo und darum sollten wir beten. Wir schworen, dass wir nicht ironisch seien. Sie sagten uns, dass ein gutes Kind auf das Minimum reduziert werden solle. Es müsse sich auf die Größe eines Brötchens zusammenkauern und in einem Mauseloch verstecken. Es müsse lernen, Schläge einzustecken und auch noch die andere Wange hinzuhalten. Auch Christus habe Nägel in den Händen gehabt, eine Lanze zwischen den Rippen und ein Kreuz auf dem Rücken. Er habe sich nicht beklagt. Wir sagten ihnen immer wieder, dass Schläge, Ohrfeigen und Kopfnüsse zu den Grundlagen der häuslichen Erziehung gehören. Denn nur Prügel könnten aus dem Kind eine Maus machen. Nur Prügel vertrieben die Dummheiten aus dem Kopf, verringerten den Appetit, weichten die Knochen auf und lichteten den Zahnbestand. Natürlich tut das weh. Sie haben uns geholfen. Sie haben uns geholfen. Unsere Kinder sind wie der Weizen, den wir naiv angebaut haben. Wir haben an die ökonomische Stabilität geglaubt. An das Wachstum der Nachfrage auf dem Markt. Und an die staatliche Stimulierung des Ankaufs von Grundrohstoffen. Sie haben uns geraten, in die Produktion zu investieren. Denn Technologie spart Zeit und verdoppelt den Gewinn. Wir haben Kredite aufgenommen und moderne Maschinen gekauft. Wir beteten zu Gott. Er möge für vorteilhafte meteorologische Bedingungen sorgen, Regen schicken und ergiebige Ernten sichern. Er versprach es. Und der Weizen schoss in die Höhe wie die Kinder. Wir knieten nieder und sagten, wir danken dir. Keine Ursache, antwortete er. Irgendwo wird ein Schmetterling mit seinen Flügeln schlagen und ihr werdet tränenüberströmt von den Feldern kommen. Wir bekreuzigten uns. Wir begriffen nicht sofort. Wir ernteten fleißig. Aber dann veränderte sich plötzlich die Atmosphäre. Das Barometer fiel und ein titanischer Schatten huschte über die Wolken. Als er mit seinen Flügeln schlug, warf uns der Luftdruck mit einem Schlag zu Boden. Der Himmel stürzte herab zum Horizont und zerfiel zu tausend Scherben. Über unseren Köpfen klaffte ein riesiges Loch. Was geht hier vor? Der Sturm schoss in die Höhe. Dann der Sand, dann die Traktoren. Vor lauter Angst umarmten wir die Erde, klammerten uns mit den Händen an den Acker und warteten auf Hilfe von oben. Gott, hast du es uns nicht versprochen? Gott? Nichts. Der Himmel gähnte. Vollkommen leer. Vollkommen leer. Es schien, als gäbe es dort oben nichts, anderes als Staub. Stundenlang lagen wir so da, eingegraben in den Boden und dachten panikartig an unsere Kredite. Der Wind wehte die Dachziegel von unseren Häusern, schleuderte die Maschinen in alle Richtungen und erschütterte die Mauern der Silos. Wir hörten sie aufheulen und dann winseln und dann knacken. Und dann gaben sie nach. Der Weizen wurde in einem großen Wirbel emporgeschleudert, prasselte auf unsere Köpfe nieder und verteilte sich flutartig über die Erde. Gott, flehten wir. Wer wird das alles aufsammeln? Unsere Ohren, Münder und Taschen füllten sich mit Weizen. Er rieselte unter unsere Hemden und schob sich zwischen unsere Zähne. Wir knackten und kauten ihn, wir malten ihn zu Mehl. Doch er war bitter und voller Schlamm. Man konnte ihn nicht mehr schlucken. Er konnte uns nicht mehr ernähren. Wir standen auf und spuckten wütend auf den Acker. Und in diesem Augenblick spähte Gott durch das Loch, sein Gesicht im Dunkeln. Was sollen wir tun? Fragten wir. Betet. Wir drohten ihm mit der Faust. Wir meinten es nicht ernst, das war im Affekt geschehen. Aber ihm war es nicht entgangen. Es folgte ein ohrenbetäubender Knall, als würden Gebäude zusammenstürzen oder Glocken aneinander schlagen. Wir hörten einen Flügelschlag, ein Brechen ähnlich. Und dann legte sich der Staub. Das war's. Die Börse war zusammengebrochen. Und der Schmetterling landete endlich auf dem Boden. Die Währung wurde abgewertet und die Banken gingen bankrott. Die Subventionen für die Landwirtschaft und für die Kleinunternehmen wurden abgeschafft. Bestimmungen über Zollbarrieren wurden verabschiedet, sodass der Welthandel stagnierte. Der Export von Rohstoffen wurde eingestellt und die Verkaufsgewinne für Saatgut halbierten sich. Die industrielle Produktion fiel um 2/3, genauso wie die Unternehmensgewinne, genauso wie Löhne und Gehälter. Und die Warennachfrage ging auf 0 zurück. Millionen wurden arbeitslos. Über 50% der Familien sackten unter die Armutsgrenze ab. Und unsere Kinder erkrankten plötzlich an einem unheilbaren Loch in der Bauchgegend. Wir konnten ihnen nicht erklären, warum. Millionen wurden arbeitslos. Über 50% der Familien sackten unter die Armutsgrenze ab. Und unsere Kinder erkrankten plötzlich an einem unheilbaren Loch in der Bauchgegend. Wir konnten ihnen nicht erklären, warum. Sie legten sich ins Bett, zogen sich die Decke über die Köpfe und schliefen nicht mehr ein. Wir konnten ihnen nicht erklären, warum. Das leise Knirschen der Rezession erfüllte das Dunkel. Einigen knurrte der Magen, einige beteten noch immer. Einige mühten sich mit Beschwerdebriefen ab, die an abstrakte Adressaten gerichtet waren. Vielleicht hätten sie auch etwas Klügeres tun können, aber dafür waren sie nicht qualifiziert genug. Ihre Worte basierten sowieso auf falschen Annahmen und sie konnten auch nicht mit Zahlen umgehen. Nächtelang wälzten sie im Kopf verschiedene Berechnungen, aber keine ergab eine positive Summe. Es gab mehr Kinder als Weizen. Und beide waren genauso wenig profitabel. Was sollten sie mit ihnen tun? Sie können unsere Lippen nicht zunähen. Sie können uns nicht einmal verkaufen. Wer würde schon ein Kind mit einem Loch im Magen kaufen? Wir erheben uns aus dem Bett und im Dunkeln trampeln wir über die Kinder. Wie viele es nur sind, wir pferchen sie in der Küche zusammen. Wir verfluchen die zu großen Knochen, die zu langen Beine, die zu hohlen Bäuche und diesen verdammten Weizen! Wir verstecken uns unter dem Tisch. Wir verbergen uns hinter Töpfen. Wir kriechen in leere Zuckerdosen. Wir verschließen uns in Schubladen. Die Eltern meinen es nicht ernst, wenn sie mit der Hand ausholen. Mit dem Gürtel, mit dem Strick, mit dem Kochlöffel oder mit dem Stock. Sie schlagen nicht ihre Kinder. Sie treiben Schmetterlinge auseinander. Wir schlagen sie, wo wir sie erwischen können. Wir brechen ihre Knochen. Wir verpassen ihnen Ohrfeigen. Und dann fallen wir wieder ins Bett. Wir brauchen eine Zigarette. Wir rauchen im Dunkeln und versuchen uns auf die Mathematik zu konzentrieren. Doch vor unseren Augen sehen wir erneut die Zahlen fliehen. Wenn wir zum Ende der Rechnung gelangen, sind sie schon unter Null gefallen. Wir versuchen zu begreifen, an welcher Stelle wir uns geirrt haben. Warum braucht niemand unseren Weizen? Warum liebt niemand unsere Kinder? Warum liebt uns niemand? Das ist keine Frage, sondern eine Tatsache. Ganz im Einklang mit dem Loch, das am Himmel klafft. Oder mit der Konvention der Stille im Publikum. Man erwartet weder eine Antwort noch Empathie. Kinder sind sowieso bloß vorläufig Kinder. Und sie unterhalten sich schon mit Engeln und kreuzen dabei ihre Finger unter der Decke. Sie können Gott lästern, so wie sie auch schon Fenster zerschlagen können oder einer Katze die Haut abziehen oder ohne Schlüssel ein Auto öffnen. Und sie können auch alles wiedergeben, was sie gesehen oder gehört haben, weil sie alles wie Schwämme aufsaugen und ganz nebenbei lernen. Sie gehen ihren Weg, völlig klar, wohin. Und vielleicht ist es auch den Eltern klar, wenn sie so viel rauchen und jeden ihrer Schritte beweinen. Wir sind die Zukunft dieses Landes. Das Loch im Haushalt und der erschwerende Umstand in der langen Reihe verfehlter Investitionen. Wir sind Vielfraße, Dreckspatzen, Gören und Lausbuben. Taschendiebe, Taugenichtse und Übeltäter. Autodiebe, potenzielle Mörder. Wir haben keine Chance. Wir bestehen trotzdem darauf, erwachsen zu werden. Unsere Münder werden immer größer. Unsere Füße immer länger. Und schon brechen unsere großen Zehen durch die Schüchchen. Wir sind aus Flicken und trockenem Stroh gemacht. Wir sind depressiv wie die Ökonomie. Wir leiden an Dyslexie und Kleptomanie. Wir liegen lustlos in der Ecke und dann und wann zerstören wir etwas. Wir ernähren uns von Resten, wühlen im Müll und klauen anderen Kindern die Butterbrote. Niemand will mit uns spielen. Wenn ihr nach Hause kommt, sind wir am Rande des Nervenzusammenbruchs. Wir brüllen wie am Spieß. Beißen in die Teller. Kratzen mit Gabeln an der Wand. Und stopfen unsere Löcher im Magen mit Nerd. Wir sollten ihnen eines leben. Aber wir sind zu erledigt. Unsere Eltern sind wie alle anderen Eltern. Im Minus. Sie sagen, dass wir uns bis morgen gedulden sollen. Bis nächste Woche. Bis nächsten Monat. Wir können das nicht. Es ist uns scheißegal, dass ihr Grundgehalt gekürzt wurde. Es ist uns scheißegal, dass sie mit ihren Krediten im Rückstand sind. Es ist uns scheißegal, dass sie vor Müdigkeit herumtaumeln. Es ist uns scheißegal, dass ihre Füße wehtun. Uns tun sie auch weh. Unsere großen Zehen. Auch unsere Kinder sind wie alle anderen Kinder. Sie verstehen nichts von ökonomischen Begriffen. Dem Absinken des Bruttoinlandsprodukts, dem Haushaltsloch, einer hohen Inflationsrate, dem progressiven Wachstum der Kreditzinsen. Sie verstehen nicht, dass das Geld nicht auf Bäumen wächst. Sie wühlen in unseren Taschen herum und brüllen vor Wut. Warum haben Sie hier so viel geflüchtet? Sie haben das Kindergeld geschluckt, die Speisekammern heimgesucht, alles, was Sie erwischen konnten, verschlungen, alles, was Sie konnten, zerkaut. Sie haben keinen Preis, sie bringen keinen Gewinn, aber sie bringen auch weiterhin das Familienbudget in Gefahr. Wir kreischen durchdringender als Polizeisirenen. Wir sind lauter als eingeschaltete Fernseher. Doch unsere Nachrichten sind genauso unangenehm. Wir brauchen Spielzeug, ein Fahrrad und einen Ball. Wir brauchen Schuhe, Jacken, Turnschuhe und einen Jogginganzug. Wir brauchen dies. Wir brauchen jenes. Wir brauchen immer mehr. Wir haben eine Liste ungehöriger Wünsche zusammengestellt. Wir haben heute Geburtstag. Ihr habt es vergessen. Unsere Kinder sind uns trotz aller Warnungen über den Kopf gewachsen. Deshalb sagen wir ihnen, dass nichts aus der Torte wird. Es wird nichts aus den Geschenken. Jungs, die größer sind als eine Maus, haben keine Fahrräder und Bälle verdient. Genauso wie Mädchen, die dicker als Brötchen sind, keine Kuchen brauchen. Wir schicken sie ohne Abendessen ins Bett. Morgen früh werden wir noch hungriger sein. Es gibt keinen Grund, mir den Wecker zu stellen. Jedem kann es passieren, dass er am Morgen keinen Grund hat, aufzustehen, sondern sich nur Zigaretten schnappt, den Aschenbecher an sich zieht und sich auf die andere Seite legt, ohne irgendeinen Gedanken an Frühstück, Kaffee oder Sex. Jedem kann es passieren, dass er Nächte durchmacht, indem er Rechnungen zusammenaddiert, sich mit Dezimalzahlen und Prozenten herumschlägt und sich dabei eine nach der anderen ansteckt. Das sind die ökonomischen Tatsachen. Jedem kann es passieren, dass er in die Gruppe der überzähligen Arbeitskräfte gerät. Dass ihm zum Beispiel die Rate für den Bausparkredit verdoppelt wird. Dass man beginnt, ihn telefonisch zu verfolgen, an seiner Tür zu klingeln und ihm Mahnungen zu schicken, sodass er nicht mehr das Telefon abnimmt, seine Post nicht mehr durchsieht, Unbekannten nicht mehr die Tür öffnet und er heimlich zu hoffen beginnt, dass der Lungenkrebs vor der Zwangsversteigerung zuschlagen wird. Jedem kann es passieren, dass ihm von der Insolvenz und dem Nikotin übel wird, dass sich vor seinen Augen alles dreht und dass er mitten am helllichten Tage Schmetterlinge erblickt, die durch sein Fenster schwärmen, seinen Platz im Bett besetzen und ihn von seinem eigenen Kopfkissen vertreiben. Jedem kann es passieren, dass er sowohl seine Arbeit wie auch seine Wohnung wie auch seinen Verstand verliert und dass er für seine eigenen Kinder zum schlechten Vorbild wird. und sich zum Schluss gar nicht mehr darüber wundert, dass sie schon wieder nicht im eigenen Zimmer sind. Sie werden überhaupt nicht mehr nach Hause zurückkehren. Sie stehen mit leeren Taschen vor den Schaufenstern eines Shoppingcenters und seufzen, auf die wunderschönen Auslagen blickend. Es läuft gerade ein Schlussverkauf. Und sie kratzen mit ihren Fingern über die polierten Fenster und greifen ins Leere. Sie kratzen, greifen, tasten und zabbern, statt zu kaufen. Und das tagelang, vielleicht jahrelang, bis es ihnen eines Tages über ist. Ihr Name könnte Bonnie sein. Und seiner Kleid. Sie runzeln die Stirn über das eigene schlecht gekleidete Abbild in der Spiegelung der wunderschönen Auslagen. Am liebsten würden sie es zerschlagen. A tale of two young outlaws in love. Wenn ich Clyde wäre, würde ich ein Gewehr stehlen und mein schlecht gekleidetes Abbild umbringen. Danach würde ich einen Adidas-Trainingsanzug klauen, eine Uhr und ein Handy mit Kamera. Und dann würde ich ein anderes Bild aufnehmen. Wenn ich Bonnie wäre, würde ich Schuhe und ein Kleid klauen und neben Kleid posieren. Das Foto würde ich auf mein Handy-Display laden. Dann würden wir ein Auto klauen, ein Wettbüro ausrauben und Pizza essen gehen. Wir würden die ganze Nacht durch die Stadt fahren. Das Radio auf voller Lautstärke. Dort würden die Krise, die Insolvenz der Banken und der Absturz der Immobilienpreise besprochen werden. Aber zwischen den Nachrichten würde tolle Musik erklingen, ohne jeden Bezug zur Katastrophe. Sie würden jedes Lied kennen. Bonnie würde sich im Rückspiegel schminken und eine Hand auf Clydes Knie legen. Bin ich schön? Clyde würde einen dunkel gelegenen Parkplatz finden und die Autositze in Liegeposition bringen. Wunderschön. Bonnie würde ihren BH öffnen, ihren Schlüpfer ausziehen und ihm sagen, er solle auf ihr Kleid Acht geben. Clyde würde ihr zuflüstern, dass er ein neues kaufen würde. Bonnie würde erwidern, dass sie ihn liebe. Danach würden sie sich Zigaretten anzünden. Oh, Clyde, you know just what a girl likes. Und die Lichter an den Konzernhochhäusern zählen. Die Sterne würden verloschen sein. Aber der Himmel würde vor lauter Beschäftigung glänzen. In den Nachrichten würde man erläutern, dass die Finanzdienstleister Überstunden machen. Denn die Regierung hätte einen Plan gegen die Rezession auf den Weg gebracht. Da nämlich die Zeit gekommen sei, um die Schulden einzutreiben, um Steuerbegünstigungen abzubauen und die Arbeitsgesetze zu restrukturieren, säumige Zahler zu bestrafen und nicht produktive Arbeitskräfte freizusetzen, die Wohltaten des Bildungs- und Gesundheitssystems zu beschneiden und mit kriminellen Elementen abzurechnen, die die wirtschaftliche Stabilität und die soziale Sicherheit des ganzen Landes bedrohten. Das würde sich auf Sie beziehen. Sie werden sich halb tot lachen! Ich würde den Sender wechseln und sagen, dass die Rezession von oben gemacht sei. Eigentlich würde er genau das wiederholen, was er schon häufig gehört hat. Dass nämlich die Scheiße immer von oben nach unten rollt. Und wenn dieser Müll, der an die Oberfläche geschwommen sei, gesäubert wird, würden Sie beide, wie alle anderen auch, die unten sind, noch immer in der Scheiße hocken. Und dann würde im Radio eine wirklich tolle Nummer loslegen. Sie würden den Refrain mitbrüllen. Was ginge Sie schon die ganze Scheiße an? Und dann würden Sie die Wirtschaftskrise erblicken, wie sie gerade vom Hochhaus fällt. Und Sie würden sehen, wie Schmetterlinge durch die beleuchteten Fenster der Büros herausfliegen. Mit ihren Flügeln schlagen und sich wie Granaten auf die Häuser stürzen. Sie würden Menschen sehen, die hasserfüllt den Himmel betrachten, ihn übel beschimpfen und mit den Fingern auf Schmetterlinge zeigen, als wollten sie schießen. Sie würden Menschen sehen, die ihre Wohnungen verlassen. Sie packen ihre Decken, Löffel und Thermosflaschen ein, ziehen in die Parks und bauen sich Häuser aus Pappe. Sie würden ihre Eltern erkennen. Sie würden so tun, als sähen sie sie nicht. Sie würden singen. Clyde Barrow, local bad boy. Barney Parker. Denn Kinder sind Kinder. Sie wollen nie wie ihre Eltern sein. Dazu kommt, dass Clyde nicht einmal ein Kind sein möchte. Und gerade deshalb würde er gerne ein Gewehr klauen, in das Glas jenes Schaufensters schießen und sein schlecht gekleidetes Abbild töten. Er würde gerne zeigen, dass er imstande ist, mit der Scheiße bzw. der Rezession zurechtzukommen. Und es scheint ihm, als würde ein guter Trainingsanzug, genau wie eine teure Uhr oder ein schnelles Auto, den Menschen ausmachen, der das kann. Denn er zeigt dadurch, dass er keine Zeit verliert und nicht zu Fuß läuft und dass ihn all das überhaupt nichts angeht. Clyde möchte nicht hilflos aus dem Zeigefinger schießen, er möchte ein Mann werden. Umkleiden. Und deshalb zückt er das Gewehr inmitten der Shoppingzone, inmitten des größten Gedränges und feuert Salven wie im Film ab. Ohne jedes Mitleid für das zerborstene Glas, für all diese beschissenen Auslagen oder für all jene zufälligen Passanten, die plötzlich übereinander fallen und nach den Einschusslöchern in ihren T-Shirts und Hemden greifen und dabei röcheln, Hilfe, Hilfe, überzeugt davon, dass sie gerade wegen irgendeines Idioten stürmen. Aber Clyde zielt gar nicht auf sie. Er zielt eigentlich auf sich. Und er hat schon zum 10. Mal die Stirn dieses Idioten in der Schaufensterspiegelung durchschossen. Clyde tötet sein Ebenbild. Er ist tot. Und jetzt wird er das Auto stehlen und den sogenannten Tatort verlassen. Er wird sich wie ein anständiger Mensch kleiden und das Wettbüro überfallen. Er hat keine Ahnung, wie er das tun wird. Und dann wird er, bepackt mit Kohle, Pizza essen gehen, ein Bier trinken, Bar bezahlen, die ganze Nacht mit seiner Freundin in der Stadt herumfahren. Es wird ihm nur ein wenig leid tun, dass ihn seine Eltern nicht sehen können. Doch deshalb braucht Clyde Bonnie. Er braucht sie, damit sie ihm sagt, wie gut ihm dieser Trainingsanzug steht. Genauso wie Bonnie ihn braucht, damit er ihr sagt, wie saugut sie in diesem Kleid aussieht. Während Clyde seine Gewehrsalven abfeuert, fällt Bonnie in die zerborstenen Bildausschnitte ein und sammelt alles zusammen, was ihr unter die Finger kommt. Das ist erstklassige Ware mit Markenetiketten. All das wird ihnen wie angegossen passen und sie werden endlich wie Menschen ausschauen. Das heißt, wie Puppen. Der Raub läuft wie im Film ab. Das Kleid ist schon in ihrer Tasche. Die Schuhe befinden sich schon an ihren Füßen. Sie kommt weich auf ihren glatten Sohlen auf. Mit voller Kraft stößt sie sich mit den Absätzen ab und bahnt sich den Weg durch die Alarmanlagen und das Geschrei. Ruft ihr zu, sie soll stehen bleiben. Sie denkt gar nicht daran. Sie rennt zum Auto, in dem Clyde auf sie wartet. Sie läuft durch die zerschossenen Schaufenster, springt über die verstreuten Auslagen. Sie rutscht aus, fällt auf den Boden und sie rammt sich Glassplitter ins Fleisch bis zu den Knochen. Aber sie steht auf und rennt weiter, als würden diese Scherben überhaupt nicht in ihren Knien knirschen und als würde ihr kein Blut die Baden entlang strömen. Und sie hört schon wieder hinter ihrem Rücken, wie man ihr zubrüllt, sie solle stehen bleiben oder man werde schießen, woraufhin sie lacht, als wäre sie vollkommen verrückt und unversehrt. Als wäre es ihr völlig gleichgültig, ob man sie jetzt oder etwas später treffen würde. Als würde es sich wirklich um den Film handeln, den man schwer verstehen kann, ohne sich in ihre Rolle zu versetzen. Es hat überhaupt nicht wehgetan. Denn ein Körper, der in allzu kleinen Schuhen und in geerbten Kleidern aufgewachsen ist, tut mehr weh als Glas im Knie. Körper ist kein Kopf. Er kann nicht vor sich selbst fliehen. Er hat keine Fantasie. Und kann nicht außerhalb seiner Haut leben und sich nicht unter den feinen Mänteln der Passanten verstecken. Da er den Unterschied zwischen ihren Pelzen und seiner Synthetik gut erkennt. Und deshalb erstickt er in der eigenen Kleidung. Er verkrampft sich in falschen Konfektionsgrößen. Billige Stoffe verursachen bei ihm Hautausschläge. Er errötet aufgrund schlechter Schnitte. Und er fürchtet sich vor dem Spiegel. Der Körper ist das Opfer der Mode. Er hat sich seine Wirbelsäule in einer unbequemen Modellform verkrümmt. Und vor lauter Leiden ist ihm ein Buckel gewachsen. Die fremden Röcke flattern auch weiterhin vor seinen Augen. Und fremde Absätze treten ununterbrochen auf seine Zehen. Und fremde Täschchen stoßen hartnäckig in seine Rippen. So, dass er immer mühsamer geht. Immer langsamer atmet. Und die Stiche dieser Absätze und die Stöße dieser Täschchen schmerzen ihn immer mehr. Sie drängen ihn erbarmungslos an die Wände, beziehungsweise an die Schaufenster, in denen jede wunderschön bekleidete Puppe ihn daran erinnert, dass er nie wie sie sein wird, weil er schrecklich aussieht. Katastrophal. Denn eigentlich sieht er aus, als wäre er schwer krank. Und das schwerkranke Mädchen hatte genauso wie jeder andere schwerkranke Mensch Gelegenheit dazu, über das Leben mit einem Buckel auf dem Rücken nachzudenken. So wie über den Tod mit Glas in den Knien. Sie hat die Perspektiven verglichen. Und ist zu dem Schluss gekommen, dass sie nie, weder gesund, noch schön, noch aus Plastik sein wird. Nicht wie sie. Sie hat festgestellt, dass sie kein Talent für große Ambitionen hat, noch Ideen für einen besseren Plan. Sie hat auch keine Zeit. Sie kann sich nur einmal umziehen und die Schminke im Rückspiegel korrigieren. Und dann ihre beste Pose einnehmen. Auf der Kühlerhaube, auf dem hinteren Sitz. Und ihm glauben, wenn er ihr sagt, dass sie wunderschön sei. Während er mit seiner Handykamera Fotos schießt. Ein derartiges Mädchen kann nur versuchen, auf solchen Fotos eine saugute, aber wirklich saugute Figur abzugeben. Damn. That's poetry. Auf dem Bild von 1933 posieren Bonnie und Clyde vor dem neuesten Ford-Modell mit dem Kennzeichen 587956. Bonnie sitzt auf Clydes Schoß. Sie schmiegt ihre Wange an seine Schläfe und hält ihre Arme um seinen Hals geschlungen. Ihre Schüchen berühren den Boden nicht. Die beiden lächeln und blicken direkt ins Objektiv. Das ist das erste Bild. Auf dem zweiten posiert Bonnie alleine. Sie hat das Bein auf eine Stoßstange gestellt, den Ellenbogen auf einen verchromten Scheinwerfer gestützt und in ihrer Hand hält sie eine Zigarette. Auf dem dritten Bild hält sie eine Pistole. Auf dem vierten ein Gewehr. All das steht dir gut. Die Öffentlichkeit fragt sich jedoch auch weiterhin, was mit den heutigen Kindern los ist. Warum lachen sie so hysterisch? Warum schießen sie ohne Grund drauf los? Warum gehen sie nicht in die Schule? Warum gründen sie keine Familien? Warum melden sie sich nicht beim Arbeitsamt? Warum wollen Sie keine 30? Alles, was vollständig und wunderschön ist. Sie hassen alles, was gut funktioniert. Sie zerstören die eigene Zukunft, als wäre sie nicht die ihre. Sie würden viel mehr auf solch einen Satz spucken. Wer hat sie so erzogen? Wer hat sie so erzogen? Wir stecken uns die 100. Zigarette an und schlagen mit dem Kopf gegen die Wand. Denn der Mensch, der nicht weiß, was er mit den eigenen Kindern tun soll und wohin mit den eigenen Händen, kann sich nur noch eine Zigarette anstecken und mit der Stirn auf den Tisch knallen. Auf den Aschenbecher, vor den Schrank, vor die Tür. Er kann nur noch die Möbel zerschlagen und sich am Ende in die Wand rammen. Ein derartiger Mensch legt auf das ein, was ihm nahe ist. Das heißt auf sich selbst. Er verbreitet Karzinome in der eigenen Brust und zerschlägt sich den Kopf. Er arbeitet fleißig am eigenen Selbstmord, weil man ihm keine andere Arbeit gibt. Aber deshalb arbeitet er professionell im Akkord. Er verbraucht sich schnell. Er verglüht rechtzeitig. Und den Platz am Fließband überlässt er anderen. Und dann geht er nach Hause und hinterlässt dort einen Schweinestall. Er schlägt mit Gegenständen um sich und versucht, seine Familie zu erwürgen. Bespuckt die eigenen Fäuste und brüllt den Spiegel an. Er verflucht ihre verfickte Mutter, den Staat und Gott. Es ist wirklich hässlich, ihm zuzuhören. Die Spucke geht ihm aus. Aber normalerweise ist er ganz harmlos. Er spürt einen Stich in der Brust, krümmt sich und jault auf. Er verliert mitten im Satz den Atem, sodass er die zweite Hälfte verschluckt. Er hustet, röchelt, spuckt und steckt sich einer an. Ein armer Mensch ist imstande, sich mit Lastern zu trösten, so wie er auch imstande ist, sich von Krümeln zu ernähren. Er ist anspruchslos wie eine Maus, an Konserven gewöhnt und resistent gegen alle Giftstoffe, unempfindlich gegen Kälte, Gicht und Migräne, immun gegen schlechte Nachrichten und Mahnungen im Briefkasten. Und deshalb braucht man ihn nicht zu schonen. Häuser gibt es im Überfluss. Seine Kündigung ist eingetroffen. An der Tür klebt der Bescheid zur Wohnungsräumung. Aber er hat nur einmal gesabbert, gehustet und sich eine angesteckt. Und sich den Kopf weggeblasen, bevor er all das Kleingedruckte in den Paragraphen gelesen hat. Wo zum Beispiel hätte stehen können, dass es eine Frist von 10 Tagen gibt, Widerspruch einzulegen. Aber ein armer Mensch ist dumm. Und denkt nicht an das eigene Wohl. Er ist ein Idiot. So sagt man es ihm. Und er wiederholt alles, was man ihm sagt. Und deshalb sollte man ihm danken, da er durch seine Stumpfsinnigkeit den sozialen Frieden aufrechterhält. Durch seine Redlichkeit bricht er Streiks. Durch seine Depression kurbelt er die Produktion an. Er investiert mit seinen ungesunden Gewohnheiten in die Tabakindustrie, ohne dabei Rechte und Begünstigungen zu beanspruchen. Er schluckt Flüche herunter, anstatt sich satt zu essen. Er raucht, anstatt sich auszuschlafen. Er verreckt zum Wohle der Gemeinschaft. Unbezahlt. Ein Idiot. Er kann sich selbst nicht helfen. Er muss sich schon wieder eine anstecken. Die 101. Lasst uns wiederholen. Wir sind Idioten und Mäuse. Wir sind Idioten und Mäuse. Und stinken ganz unerträglich verbrannt. Wir haben uns in das Loch unter dem Bett verkrochen. Wir warten darauf, dass uns der Strom abgestellt, das Telefon abgeklemmt und die Tür aufgebrochen wird. Dann gibt man uns Bescheid, dass wir die Wohnung verloren haben. Auf die gleiche Art wie schon vorher die Arbeit. Einfach so. Weil wir nicht in der Lage waren, Geld zu verdienen. Wir haben es nicht geschafft zu stehlen. Und solchen Menschen hilft nicht einmal Gott. Der Bankangestellte steht schon auf der Schwelle, der Schlosser demontiert das Türschloss und die Polizei durchsucht schon die Zimmer. Sie werden uns wittern. Sie werden ihre Lampen direkt auf unsere Pupillen richten und uns an unseren Schwänzen aus dem Loch ziehen. Sie werden uns davor warnen, uns weiterhin zu verstecken. uns mitteilen, dass unsere Einspruchsfrist abgelaufen sei. Dass es nichts mehr gäbe, was wir zerschlagen können, weil wir seit heute rein gar nichts mehr besitzen. Dann werden sie unsere Habe auflisten. Fernseher, Kühlschrank und Waschmaschine werden vortragen. Werden sie unsere Habe auflisten. Die Fenster versiegeln. Und das Bett abbauen. Wir werden uns sagen, dass wir darin sowieso nichts Nützliches getan haben. Außer falsche Berechnungen anzustellen, uns naiv zu vermehren und die Bettlaken mit Zigarettenstummeln zu durchlöchern. Wir werden zustimmen. Wir werden einmal piepsen. Und auf allen Vieren aus der Wohnung kriechen. Und dann werden wir die 101. zu Ende rauchen. Den Filter inbegriffen, tief ausatmen, uns vollständig ablassen und uns auf ein Minimum reduzieren. Auf einen Pappkarton. Auf einen Zigarettenstummel. Wir werden zugeben, dass jeder selbst für den eigenen Bankrott verantwortlich ist. So wie zum Beispiel auch jeder für die eigenen Kinder verantwortlich ist. Und wir haben unsere nicht einen weisen Ratschlag gegeben. Noch waren wir ein kluges Vorbild für sie. Nicht einmal anständige Schuhe haben wir ihnen gekauft. Konnten sie uns nie verzeihen. Und deshalb hätten sie das Recht, einen Bogen um unsere Pappkartons zu machen, nicht auf die Namen zu hören, die wir ihnen gegeben haben, und so zu tun, als würden sie uns nicht kennen. Sie könnten Pistolen, Gewehre und Munition anschaffen, auf Passanten zielen und hasserfüllt ihre Handys treffen, danach die eigenen Abbilder auf den Fensterscheiben töten. Das heißt, unsere Abbilder auf den Fensterscheiben. Schaufenster durchsieben. Geschäfte demolieren und sich für eine Kindheit ohne Schuhe rächen. Denn all das hat dort seinen Ursprung. In der Druckstelle am großen Zeh. Im Vergleich dazu wäre der materielle Schaden zu vernachlässigen. Und deshalb würde es uns nicht wundern, in einer Zeitung die Überschrift zu lesen, dass die Polizei mit dysfunktionalen Elementen der Gesellschaft abgerechnet habe. Die Panik auf unseren Straßen und in unseren Einkaufszentren verbreiten, den freien Fluss von Geld und Waren behindern und einen Ausnahmezustand verursachen. Das Unkraut ist mit Wurzeln entfernt worden. So würde es dort heißen. Man brauche sich nicht mehr zu fürchten. Und der Schlussverkauf geht zum Glück weiter. Die Nachricht würde illustriert sein mit den zerschossenen Gesichtern unserer Kinder. Sie lägen auf Plastikplanen, auf denen ihr Kopf zerfließen würde. Sie würden den Gesichtern von Bonnie Parker und Clyde Barrow ähneln. Sie würden trotz des Textes lächeln, als wäre es ihnen ganz egal. Als wären sie völlig unschuldig. Als hätten sie nur gespielt. The inevitable end. Retribution. Here is Clyde Barrow and Bonnie Parker, who died as they lived, by the gun. Am 23. Mai 1934 stellte eine Polizeieinheit Bonnie Parker, 24, und Clyde Barrow, 25, auf einer Landstraße in Louisiana eine Falle. In der letzten Szene des Filmes Bonnie and Clyde von Arthur Penn hält Warren Beatty als Clyde das Auto am Straßenrand an und steigt aus. Faye Dunaway in der Rolle der Bonnie bleibt auf dem Beifahrersitz sitzen und beißt gerade in eine Birne. Faye Dunaway in der Rolle der Bonnie bleibt auf dem Beifahrersitz sitzen und beißt gerade in eine Birne. Es fliegen Vögel aus einem Gebüsch auf. The End. Der offizielle Bericht beschreibt die Sache etwas anders. Now each of us six officers had a shotgun and an automatic rifle and pistols. We opened fire with the automatic rifles. They was empty before the car got even with us. Then we used shotguns. There was smoke coming from the car and it looked like it was on fire. After shooting the shotgun, we emptied the pistols at the car, which had passed us by, and ran on into a ditch about 50 yards on down the road. It almost turned over. We just kept the shooting at the car even after it stopped. We weren't taking no chances. Wir stecken uns eine Zigarette an und grinsen ins Dunkle. Das ist unsere letzte. Die Pizza lässt unser Gedärm verkrampfen. Und es treibt uns zum Pissen. Aber das hat nichts mit Angst zu tun. Unsere Knie schlottern und unsere Stimme zittert. Aber das hat nichts mit Angst zu tun. Es ist einfach dieses Lied. Wir fassen uns an den Händen, verknoten die Finger. Drücken mit voller Kraft zu. Aber das hat wieder nichts mit Angst zu tun. Auch nicht mit Liebe. Das ist nur ein Film. Bald werden von irgendwoher auch Vögel auffliegen. Wir werden aus voller Kraft aufbrüllen. Und Federn werden den Parkplatz überziehen. Every one of these holes was made by the steel-jacketed bullets from the high-powered rifles in the hands of the officers. Many of these bullets passed entirely through the door on Clyde's side. Through Clyde's body, struck Bonnie, passed through her body, then out through the door on her side of the car. The driver. This explains the fact that Bonnie's body had more bullet holes than Clyde's. Any one of these bullets would have been fatal to both. But after having killed 14 people, most of whom were officers of the law, and having come safely through so many gun battles, it did not seem advisable to fire just one bullet. Man wird uns aus dem Glas herausgraben, das Auto durchsuchen, unsere Köpfe aufstemmen und unsere Taschen durchwühlen. Sie werden auf dem Hintersitz ein Waffenarsenal finden, abgenutzte Schuhsohlen, die in unseren Hirnen stecken, und lächelnde Fotos auf dem Handy. Ihnen wird übel werden. Logisch. Unsere Jugend ist eine unendliche Gewalt. Eine Brutstätte für Krankheiten und schräge Perspektiven. Sie hat unsere Lust am Spielen zerstört. Unseren Sinn für Humor getötet. Wir sind sogar dann im Arsch, wenn wir lächeln. Wir tun so, als wüssten wir nicht, wie die Szene endet. Wir hören den Flügelschlag und mit dem Hinterkopf prallen wir an die Sitze. Überrascht entknoten wir unsere Finger und mit den Händen schützen wir die Kleidung. Die Köpfe fallen uns auf die Brust. Wir schließen die Augen, halten den Atem an. Zuerst haben wir mit den Maschinengewehren geschossen. Sie waren leer, bevor das Auto auf unserer Höhe war. Dann haben wir die Jagdgewehre benutzt. Aus dem Auto kam Rauch. Und es sah aus, als würde es brennen. Nachdem wir mit den Maschinengewehren geschossen hatten, leerten wir unsere Pistolen. Wir schossen ins Auto. Es war an uns vorbeigefahren und in einem Graben gelandet, etwa 50 Meter weiter weg. Es hat sich beinahe überschlagen. Wir haben weitergeschossen, auch nachdem der Wagen stand. Wir wollten nichts riskieren. Abspann. Die Musik geht weiter. Wir bewegen uns nicht. Wir schlafen. Wir träumen von etwas Teurem. Unzerreißbarem. Elastischem. Wisst ihr, wie schwer es ist, so etwas darzustellen? Wir lassen unsere Scheinwerfer aufleuchten und erblicken vor uns die Polizei. Gepanzerte Wagen. Kugelsichere Westen. Vollvisierhelme. Gewehrläufe. Und Löcher in den Scheiben. Die Kugel ist nur eine Sekunde. Ein Punkt. Im Auge. In der Stirn, auf der Wange, auf dem Kinn. Doch unser Lächeln bleibt unberührt. Der Jogginganzug unversehrt. Das Kleid ohne Flecken. Wir sind wunderschön. Wie aus Plastik. Das sind nicht wir, das ist nur Glas. Von Ivana Sajko. Übersetzung aus dem Kroatischen, Alida Bremer. Es sprachen Liebgard Schwarz, André Jung, Yvonne Jansen, Sebastian Rudolph, Mareike Hein, Marlon Kittel, Pauline Höhne, Roxana Samadi, Josephine Barnik, Benny Hogenacker, Valentin Brühl, Leo Kreuzmann und Jeff Caster. Hörspielmusik Martin Schütz. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Jens Buchheister. Regieassistenz Andreas Westphalen. Hörspielbearbeitung und Regie Erik Althofer. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013.